نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter بإذن تعالى mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Die Hadithe von Riyad al-Salihin, wir sind Kapitel 56. Kapitel 56. Okay. Hadith 508 bei mir. وعن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى nochmal Barakallahu fikum. Die Besten unter den Leuten sind in meiner Generation, dann die Nächste, dann übernächste, dann kommen Leute, passt auf, sie werden etwas bezeugen, was sie eventuell nicht gesehen haben. Oder man verlangt von ihnen nicht, dass sie Zeuge ablegen, Zeugnis. Und trotzdem machen sie. Das wird, diese Leute, die sind kein Vertrauenswürdige mehr. Die heißt, die vergewissern sich nicht, gar nicht. Da kommt man, erzählt man über etwas, ohne dass man von ihm das verlangt hat. Zweitens, sie werden untreu sein. Sie werden untreu sein und man kann sie nicht anvertrauen. Und drittens, sie werden sich verpflichten, was zu machen, aber sie werden das nicht tun. Sie werden daran nicht halten. Und sie werden dick sein. Was bedeutet hier dick sein? Ist es schlecht? Nein, das hat nicht mit Kritik hier zu tun, sondern das hat mit einem anderen Thema zu tun. Das heißt, weil diese Leute viel essen werden, also es gibt viel Khair, dann werden sie dicker werden. Und die anderen, die waren anders. Das ist eine Bedeutung. Zweitens, sowieso, das ist eine ganz normale Aktion. Das hat nicht mit der, dick sein oder dick werden schlecht ist oder nicht schlecht. Natürlich medizinisch ist das nicht gut. Sollte man Barakalofikum versuchen, nicht dick zu werden. Aber religiös gesehen hier, das ist nicht jetzt etwas, was kritisch ist. Sondern das geht darum, dass diese Leute, die dick sind, warum sind sie dick geworden? Weil sie essen. Früher, wie waren die? Die haben nichts zum Essen gehabt. Aber Huraira sagt, ich fiel auf den Boden. Die anderen Ahl-Suffa, die haben nichts gehabt. Der Prophet hat sein Schutzschild verpfändet, damit er Gerste kauft. Und jetzt, wie die Sache geworden ist, das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الخير خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول ابدأ بمن تعول أي الإنسان إذا أمسك المال ولم ينفق هذا المال هذا شر له وأنت لن تلام لن تحاسب على كفاف الكفاف هو الشيء الذي يكفيك من هذه الدنيا وابدأ بمن تعول لما تنفق وتعطي الخير الخير هنا المال فابدأ بمن تعول يعني ابدأ بعائلتك ابدأ بالذين أنت مسؤول عنهم يوم القيامة وكذلك قبل ذلك في الدنيا وعن عبيد الله ابن محصن الأنصاري الخطمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده سربه أي نفسه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه وعن أبي محمد فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع وقنع بارك الله فيكم الإنسان إذا كان آمنا في نفسه معافا في جسده عنده ما يكفيه فكأن الدنيا كلها حيزت له أي عنده أي أخذ كل الدنيا وطوبى وأفلح طوبى شجرة في الجنة أفلح أي فاز ذلك الذي عنده رزقه عنده الرزق من عند الله سبحانه وتعالى وكان قنوعا بهذا الرزق الذي رزقه الله سبحانه وتعالى فالإنسان بارك الله فيكم يفهم هذا المعنى بارك الله فيكم جزاك الله خيرا أبو أمامة رضوان الله عليه اتصلته أصدقاء صلى الله عليه وسلم زاكته أوزن آدمس Wenn du deinen überflüssigen Reichtum spendest, wäre es besser für dich. Und wenn du ihn zurückhältst, wird es übel für dich sein. Es wird dir nicht zum Vorwurf gemacht werden, wenn du über Besitz verfügst, doch nutze ihn zur Versorgung derer, die von dir abhängig sind. Das ist bei At-Tirmidhi. Ubaydillah ibn Mihsin ibn Ubaydillah ابن محصن الأنصاري erzählte, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, wer auch immer von euch morgens seelisch und körperlich gesund aufwacht und dessen Lebensunterhalt für diesen Tag gesichert ist, ist so, als wenn er im Besitz der ganzen Welt wäre. Abdullah ibn Amr ibn al-As sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, derjenige ist gewiss erfolgreich, der den Islam angenommen hat, dessen Lebensunterhalt gesichert ist und der mit dem, was ihm Allah gegeben hat, zufrieden ist. Abu Muhammad Fadala ibn Ubaid al-Ansari überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wohl ergeht es demjenigen, der zum Islam recht geleitet wurde, der zum Leben genug hat und der damit zufrieden ist. Natürlich, wohl ergeht, das geht hier von Tuba. Und Tuba ist eigentlich auch ein Paradies, ein Baum im Paradies. Und das geht auch um Wohlergehen. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Überlegt euch diese Hadithe, die wir gerade gehört haben. Alle, die haben den gleichen Sinn. Also, du hast die ganze Welt, wenn du dein Lebensunterhalt hast, wenn du bescheiden bist in diesem Leben, und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, und wenn du gesund bist, wenn du deinen Lebensunterhalt hast, und wenn du Bescheidenheit hast, wenn du zufrieden bist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, dann hast du alles. Was braucht der Mensch eigentlich? Das ist der Sinn. Was braucht der Mensch? Normalerweise der Mensch braucht ein Haus, wo er lebt, der braucht sein Essen, etwas zum Essen, zum Trinken, der braucht seine Versorgung. Und wenn er mehr von Vermögen hat, dann sollte er das für Allah subhanahu wa ta'ala geben. Dann sollte er für Allah subhanahu wa ta'ala geben, weil das ist besser in diesem Leben zu spenden. Das ist besser, dass man für Allah subhanahu wa ta'ala spendet in diesem Leben, als dass man dieses Vermögen hinterlässt und dann später wird man zur Rechenschaft gezogen oder wird man danach gefragt von Vermögen. Deshalb der Vermögende sollte nicht so froh sein in diesem Leben. Und der Arme sollte nicht traurig sein in diesem Leben. Der Vermögende wird mit ihm mehr abgerechnet für sein Vermögen. Der Arme, ja, wird mit ihm nicht so lang abgerechnet, weil er nicht so viel Vermögen gehabt hat. Und Allah ist gerecht. So, da soll man aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Das heißt, das Schönste ist in diesem Leben, du hast deinen Lebensunterhalt, du hast genug. Was ist genug? Jetzt zum Beispiel, wenn du in der Wüste lebst, was ist für dich genug? Und wenn du in einer großen Stadt lebst, was ist für dich genug? Nicht, dass man sagt, ja, ich brauche gar nicht dann. Weil einige Leute sagen würden, ja, wir brauchen nichts. Schau mal das Hadith. Ja, aber das hat mit genug, weil hier steht Kafafan. Kafafan, barakallahu fikum, bedeutet, dass was genug ist, was genügend ist. Was ist, was man hier in diesem Leben braucht jetzt? Du kannst mir nicht sagen, ja, ich gehe jetzt im Winter, wenn das minus 20 Grad ist, ich nehme nur ein Tuch und ich ziehe mich an Isar auf der Straße. Ich brauche gar nicht mehr, weil der Prophet das gemacht hat. A'udhu billah, das geht nicht darum jetzt, dass man sich kaputt macht oder dass man auf alles verzichtet. Nein. Das heißt, was genug ist, dass du zufrieden bist. Und hier sagt er, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ. Pass auf bitte. Derjenige, der den Islam angenommen hat, und dann hat er seine Versorgung, und hat er seinen Lebensunterhalt, und er ist zufrieden mit dem, was Allah ihm gegeben hat. طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ. طُوبَى, بَرَكَ فِيكُمْ جَاكُمْ اللَّهُ خَيْرًا, ist ein normalerweise ein Baum im Paradies. Oder Tuba könnte man sagen auch, wohl, das bedeutet Lob ist das, Lobsprechung für die Person, die so ist. Der ist gerecht geleitet zum Islam und der hat genug zu seinem Leben und ist zufrieden mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat in allen Bereichen dieses Lebens. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي متابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير رواه الترمذي. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الخصاصة أي الفاقة والجوع الشديد. يعني لجوعهم يسقطون على الأرض. والنبي اسمعوا إلى هذا الكلام, يقول لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فقرا على هذا الذي أنتم فيه وحاجة. فذاك الله سبحانه وتعالى حكيم, والله سبحانه وتعالى عدل سبحانه وتعالى. der will die Herren. Barakallahu fikum, zakallahu khairan. Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi, erzählte, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, und seine Familie verbrachten viele Nächte ohne etwas zu essen zu haben. Meistens aßen sie Brot aus Gerste. Fadala ibn Ubaid erzählte, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Gebet leitete, wurden einige der Betenden hinter ihm von Hunger bewusstlos und fielen zu Boden. Sie waren von den Ahlus Suffa. Es gab Araber vom Lande, die sie als verrückt oder von Dschinn besessen bezeichneten. Nach Beendigung des Gebetes ging Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam zu ihnen und sagte, wenn ihr wüsstet, was es bei Allah für euch gibt, würdet ihr euch noch mehr Armut und Hunger wünschen. Und wenn ihr wisst, was Allah subhanahu wa ta'ala euch geben wird von Lohn am letzten Tag, dann werdet ihr sagen, wir wollen noch ärmer werden und noch Hunger, mehr Hunger als das, was wir haben. Überlegt euch die Familie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, Oberhaupt der Muslime, sie haben nichts zum Essen. Und Leute beten, die beten, nicht wie in unserer Zeit, möge Allah subhanahu wa ta'ala so verhaftet. Wenn jemand kein Vermögen hat oder kein Geld hat, dann verlässt er die Religion. Warum? Er sagt, ja, wenn das gut wäre, schau mal meine Lage. Ich will essen, ich will nicht beten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Aber da muss man das verstehen. Wenn du in diesem Leben leidest und du zeigst Geduld, dann wirst du bei Allah subhanahu wa ta'ala großen Lohn bekommen. Wenn du leidest in diesem Leben, dann wird dein Lohn mehr und du wirst bei Allah subhanahu wa ta'ala mehr bekommen. Ich meine, wenn wir jetzt jemandem in diesem Leben sagen, würdest du dir wünschen, dass du ärmer wirst, der wird sagen, natürlich nein, ich möchte lieber reicher werden. Aber wenn man das hört, ja, dann sagt man, nein, lieber ärmer. Und ich habe euch erzählt, warum. Der Ärmere, der wird mit ihm nicht länger abgerechnet, aber der Reichere, natürlich, weil das wird nach seinem Vermögen gefragt, woher dieses Vermögen er gehabt hat und was er mit diesem Vermögen gemacht hat. وعن أبي كريمة المقدام ابن معدي يكرب أو معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي. بارك الله فيكم. الإنسان إذا أكل يثلث الأكل، ثلث للطعام، ثلث للشراب، وثلث للنفس، يعني للهواء. وما يكثر من الطعام، طب حتى لو أكثر، يعني هذه مسألة ما فيها، ولكن المعدة لما الإنسان يأخذها يكون يشبع، معدته تكون مليئة، تبدأ عنده الأمور الأخرى. أما لما يكون جائع فما يفكر بأمور أخرى. فالشبع دائما، الشبع مرافق لإرادة الإنسان مسائل معينة من الشهوات. وأما الجوع فتجعل الإنسان ينسى الشهوات، وكأن المعدة صمام، إذا امتلأت بدأت الشهوات، وإذا كانت فارغة الشهوات واقفة. هذا الأصل، والله تعالى أعلم. لذلك الإنسان ما ملأ وعاء مثل بطنه، لأنه شهوة البطن، وشهوة البطن تقود إلى شهوة الفرج، وهكذا، والله تعالى أعلى. فإذا كان لا محالة ثلث ثلث ثلث. Abu Karima al-Miqdam ibn Ma'ad Yakrib berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen hörte: Der Mensch fühlt kein schlimmeres Gefäß als den eigenen Magen. Dem Sohn Adams genügen einige wenige Bissen, um ihn am Leben zu erhalten. Doch wenn es unbedingt sein soll, dann sollte er ein Drittel für das Essen, ein Drittel für das Trinken und ein Drittel leer lassen, das wird viel Luft zur Verfügung stellen. Das wird dein Magen sozusagen macht zu drei Teilen. Und subhanallah, wenn du auch den Magen normalerweise siehst, wie das aussieht, übrigens oben, Magen, es gibt Fundus von Magen oben, das ist sozusagen wie Magenkopf, das ist für Luft. Deshalb manche Leute, wenn sie gegessen haben und die gehen schlafen, die fühlen so einen Druck auf das Herz. Warum? Weil der Magen, die Luft, drückt nach oben. Und das ist in unserer Region. Der Prophet sagt, ja, brauchst du nicht viel zu essen. Wenn du unbedingt essen willst, dann Drittel für dein Essen, Drittel für Trinken und Drittel für Luft lassen. Das wird in deinem Magen. Das ist genug für dich. Weil wenn du viel isst, pass auf, und das ist wichtig, wenn man viel isst, dann wird man auch an andere Themen denken. Das bedeutet Begierden und Lust. Wenn man aber Hunger hat, dann denkt man nicht viel über solche Themen, weil man an Essen denkt, wie man seinen Hunger stoppen kann. Deshalb, barakallahu fikum, die Regel ist so: Machst du deinen Magen voll, wirst du an andere Themen Begierden und Lust denken. Lässt du deinen Magen leer, dann wirst du an anderen Themen nicht denken. So ist die Sache. Wallahu ta'ala alam. Ich meine, Ausnahmen gibt es schon. Ausnahmen gibt es schon. Aber allgemein ist die Sache so. Das heißt, man sollte nicht viel, nicht übertreiben im Essen. Und man sollte Allah subhanahu wa ta'ala natürlich hier fürchten mit seiner Gesundheit. وعن أبي أمامة إياس ابن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان وإن البذاذة من الإيمان يعني التقحل البذاذة يعني رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس وأما التقحل فهو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أي يعني أي هذا يعني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أن الإنسان يتعلم الخشونة في الحياة، يتعلم الخشونة في حياته، ويتعلم يترك يعني ما يكون الإنسان هذا الإنسان الذي يريد دائما كل شيء فاخر الأمور وكذا، ويريد أن يكون كل الأمور مرتاح ميسر له، لأن النعم أصلا أيضا لا تدوم. فالإنسان يتعلم أيضا خشونة الحياة بحيث يستطيع يصبر. أن الأنبياء رعوا الغنم كان من أجل هذا الأمر. إذا حكم من حكم أن الأنبياء رعوا الغنم هو هذا. والبذاذة من الإيمان الإنسان يتعلم أنه التقحل، ويتعلم أنه يتعامل مع شدة وخشونة العيش وما يترفه. الإنسان يستطيع أن يترفه، ما في أحد يقول له لا، ولكن الإنسان إذا ترك مثل هذه الأمور خير له. فطبعا اليوم في زماننا لما الإنسان يراك تلبس لباسا كذا وما تهتم بهذه الأمور يقول شو سبحان الله وكذا، ولكن الأصل أنه الإنسان يهتم بدينه وبإيمانه أكثر ما يهتم بلباسه. هذا لا يعني أنه الإنسان ما يهتم بلباسه، تستطيع، ولكن تعلم الخشونة لأن النعم لا تدوم. الإنسان قد يشوف إذا تعلم دائما الترفه وما تعلمت الخشونة، فلما إذا الله سبحانه وتعالى أخذ منك النعمة وصرت في وضع تحتاج فيه إلى التعاون مع خشونة الحياة وخشونة العيش، فسيكون الأمر صعب. أما إذا كنت تعاملت مع العيش ومع خشونة العيش وفهمت هذا الأمر وعالجته، فإذا ترفه هذا خير أكثر لك. والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. Das letzte für heute inshallah. Das letzte für heute. Bei euch, bei mir 522, bei euch 517. Abu Umama, Abu Umama, Iyas ibn Tha'laba al-Ansari erzählte, dass die Gefährten des Propheten eines Tages vor ihm über die Diesseits sprachen. Darauf sagte er zu ihnen: Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr denn nicht gehört? Bescheidenheit und Enthaltsamkeit gehören zum Glauben. Die Übersetzung ist nicht so. Diese Übersetzung ist nicht. Okay, der Sinn, sinnmäßig okay vielleicht, aber Barakallahu fikum, das ist bei euch 517. Diese Bavaria-Übersetzung, die nicht gut ist. Total nicht gut. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, der Sinn ist anders. Der Prophet sagte, Al-Badadatu min al-Iman. Was ist Al-Badada? Das bedeutet, dass man sozusagen dieses hartes Leben mit hartem Leben konfrontiert ist, das gehört zum Iman. Da könnte man sagen, auch Enthaltsamkeit und Bescheidenheit ist kein Problem, aber das ist eher was anderes hier gemeint. Das bedeutet, da sollte man nicht viel Wert geben, dass man zum Beispiel die besten Bekleidung trägt, und dass man das Beste bekommt und sozusagen dieses adliches Leben haben und diese Etikett Leben haben, sondern lebe mit diesem, du musst im Leben umgehen können, indem du weißt, dieses Leben ist manchmal schwer und du brauchst diese Härte, um diese Schicksalsschläge zu verkraften in diesem Leben. Es ist nicht unbedingt, dass du immer das Beste von Bekleidung trägst und das Beste, du zeigst es, das Beste. Nein! Die Gaben bleiben nicht. Deshalb sollst du diese Härte des Lebens auch verstehen. Die Propheten, alle Propheten, haben Schafe gehütet. Warum? Damit sie diese Härte des Lebens bekommen. Und überlege dir, wenn du ein hartes Leben hast, und du hast Geduld gezeigt, und du hast Allah angebetet, wenn du später ein leichtes Leben bekommst, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin, du kannst damit umgehen. Aber wenn du immer, sozusagen, bei uns sagt man, du hast einen Löffel von Gold in deinen Mund bekommen, du hast immer ein schönes Leben gehabt, du hast alles bekommen, wenn du eine harte Zeit oder harte Phase bekommst, dann wirst du damit nicht leben können. Und du weißt nicht, wie du weitermachst. Deshalb, dass man sich nicht für solche Themen jetzt ausdrücklich interessiert, wie man aussieht und was man von Bekleidung trägt. Und dass man sagt, ja, das ist so leichter für mich und so. Das kannst du machen, ist kein Problem. Aber besser ist in diesem Leben, dass du konzentriert auf die Sache, die wichtig ist. Das heißt, dass du Allah subhanahu anbetest, dass du Allah subhanahu fürchtest. Aber schau mal in unserem Leben. Ich meine, heute wenn du zum Beispiel keinen großen Wert auf deine Bekleidung oder deine Bekleidung gibst. Leute sagen, nach, schau mal, wie der aussieht und so weiter. Deshalb, die Lage hat sich geändert. Deshalb sage ich nochmal, wie den ersten Hadithen, was wir erklärt haben, Al-Kafaf, das wird genug, das Genügende im Leben. Was in Afrika genug ist, ist anders als in Europa. Und deshalb, Barakallahu fikum, man sollte in solchen Themen von dem, sage ich jetzt, von minimalen Existenz sprechen. Also was brauchst du minimal? Und das ist auch, das gehört dazu. Ich sage dir nicht dazu, zum Beispiel jetzt, du kannst schöne Bekleidung haben oder Kleidungsstücke haben. Und nein, du schneidest deine Kleidung und du gehst zum Beispiel auf die Straße. Ich sage dir sowas nicht. Aber ich sage, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist nicht, dass deine Schuhe, sage ich jetzt, weil sie so sauber sind, dass sie glänzen. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist nicht, dass deine Haare richtig, wirklich stehen und Gel benutzen oder dass dein Bart sozusagen alles ist so gut und so. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste für uns Muslime ist, was du im Herzen hast und was du praktizierst. Das ist das Wichtigste. Aber manche Leute denken, wenn die zum Beispiel große, weite Häuser haben, dicke Wagen haben, das ist alles im Leben. Diese Leute, die irren sich, sie haben nicht verstanden, was die Religion ist. Es kann sein, du wirst reich und auf einmal Allah nimmt von dir alles weg. Dann wie wirst du damit umgehen? Und wenn du nicht gelernt hast, dass es in diesem Leben Zeiten gibt, die sind harte Zeiten. Du musst diese Verantwortung tragen. Aber leider, ich meine, diese Generation, was wir heute erleben, tut mir leid, ja, ich meine, ihr kennt die Brüder hier, wissen, was ich sage, das ist diese Fast-Food-Generation, ich meine, Fast-Food-Generation, die wollen alles fertig haben. Alles fertig sein, das ist wie, wenn man, sage ich jetzt, bei McDonald's fährt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Fair, inshallah. Deshalb, Barakallahu fikum, nochmal. Das Leben ist nicht leicht, aber das Wichtigste im Leben ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetet und dass man auf Allah vertraut. Das heißt nicht, dass man nicht auch gut leben kann, doch, man kann, Barakallahu fikum, sagen nachher, das machen. Aber man sollte das Wichtigste, und dieses Hadith wirklich, ich empfehle euch, dieses Hadith immer wirklich sozusagen im Kopf zu behalten. Und zwar, Barakallahu fikum, Asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فأحسن بأمن قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتى. Diese beiden Lieder, die sind so schön, sollte man diese lernen und nicht vergessen. Und zwar, Barakallahu fikum, Hadith Ubaidullah bin Muhsin und Hadith Abdullah bin Amr bin As. Ubaidullah bin Muhsin, radhiyallahu anhu, sagte, wer auch immer von euch morgens seelisch und körperlich gesund aufwacht und dessen Lebensunterhalt für diesen Tag gesichert ist, ist so, als wenn er im Besitz der ganzen Welt wäre. Und von Abdullah bin Amr al-As, derjenige ist gewiss erfolgreich, der den Islam angenommen hat, dessen Lebensunterhalt gesichert ist, und der mit dem, was ihm Allah gegeben hat, zufrieden ist. Das sind sehr schöne Überlieferungen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Bei euch ist das 511, 512. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Islam festigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi tasliman kathira. Subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين Als doch für unser Wort verloren.